Die Jungfrau von Orleans, eine romantische Tragödie von Friedrich von Schiller. Fünfter Aufzug, 8. bis 14. Auftritt. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Achter Auftritt. Ein Edelmann zu den vorigen, hernach Raimond. Edelmann. Ein junger Schäfer fragt nach deiner Hoheit, erfordert dringend, mit dir selbst zu reden. Er komme, sagt er, von der Jungfrau. Dunois. Eile, bring ihn herein, er kommt von ihr. Edelmann öffnet dem Raimond die Türe. Dunois eilt ihm entgegen. Wo ist sie? Wo ist die Jungfrau? Raimond. Heil euch, edler Prinz, und heil mir, dass ich diesen frommen Bischof, den heiligen Mann, den Schirm der Unterdrückten, den Vater der Verlassenen, bei euch finde. Dunois. Wo ist die Jungfrau? Erzbischof. Sag es uns, mein Sohn. Raimond. Herr, sie ist keine schwarze Zauberin, bei Gott und allen Heiligen bezeug ich's. Im Irrtum ist das Volk. Ihr habt die Unschuld verbannt, die Gottgesendete verstoßen. Dunois. Wo ist sie? Sage! Raimond. Ihr Gefährte war ich auf ihrer Flucht in dem Ardennerwald. Mir hat sie dort ihr Innerstes gebeichtet. In Martern will ich sterben, meine Seele hab keinen Anteil an dem ew'gen Heil, wenn sie nicht rein ist, Herr, von aller Schuld. Dunois. Die Sonne selbst am Himmel ist nicht reiner. Wo ist sie? Sprich! Raimond. O, wenn euch Gott das Herz gewendet hat, so eilt, so rettet sie. Sie ist gefangen bei den Engelländern. Dunois. Gefangen? Was? Erzbischof. Die Unglückselige. Raimond. In den Ardennen, wo wir Obdach suchten, ward sie ergriffen von der Königin und in der Engelländerhand geliefert. O, rettet sie, die euch gerettet hat, von einem grausenvollen Tode. Dunois. Zu den Waffen, auf, schlagt Lärmen, rührt die Trommeln, führt alle Völker ins Gefecht. Ganz Frankreich bewaffne sich. Die Ehre ist verpfändet, die Krone, das Palladium entwendet, setzt alles Blut, setzt euer Leben ein. Frei muss sie sein, noch eh der Tag sich endet. Gehen ab. Ein Wachtturm, oben eine Öffnung. Neunter Auftritt. Johanna und Lionel, zu ihnen Fastolf, dann Isabeau. Fastolf, eilig hereintretend. Das Volk ist länger nicht zu bändigen, sie fordern wütend, dass die Jungfrau sterbe, ihr widersteht vergebens, tötet sie und werft ihr Haupt von dieses Turmes Zinnen, ihr fließend Blut allein versöhnt das Heer. Isabeau kommt. Sie setzen Leitern an, sie laufen Sturm, befriediget das Volk. Wollt ihr erwarten, bis sie den ganzen Turm in blinder Wut umkehren und wir alle mit verderben? Ihr könnt sie nicht beschützen, gebt sie hin. Lionel. Lasst sie anstürmen, lasst sie wütend toben. Dies Schloss ist fest, und unter seinen Trümmern begrab ich mich, eh mich ihr Wille zwingt. Antworte mir, Johanna, sei die meine, und gegen eine Welt beschütz ich dich. Isabeau, seid ihr ein mann? Lionel. Verstoßen haben dich die deinen. Aller pflichten bist du ledig für dein unwürdig Vaterland. Die Feigen, die um dich warben, sie verließen dich. Sie wagten nicht den Kampf um deine Ehre. Ich aber gegen mein Volk und das deine behaupt ich dich. Einst ließest du mich glauben, dass dir mein Leben teuer sei, und damals stand ich im Kampf als Feind dir gegenüber. Jetzt hast du keinen Freund als mich. Johanna. Du bist der Feind mir, der Verhaßte meines Volks. Nichts kann gemein sein zwischen dir und mir. Nicht lieben kann ich dich, doch wenn dein Herz sich zu mir neigt, so lass es Segen bringen für unsere Völker. Führe deine Heere hinweg von meines Vaterlandes Boden. Die Schlüssel aller Städte gib heraus, die ihr bezwungen. Allen Raub vergüte, gib die Gefangnen ledig, sende Geiseln des heiligen Vertrags. So biet ich dir den Frieden an in meines Königs Namen. Isabeau. Willst du in Banden uns Gesetze geben? Johanna. Tu es bei Zeiten, denn du musst es doch. Frankreich wird nimmer Englands Fesseln tragen. Nie, nie wird das geschehen. Eher wird es ein weites Grab für eure Heere sein. Gefallen sind euch eure Besten. Denkt auf eine sichere Rückkehr. Euer Ruhm ist doch verloren. Eure Macht ist hin. Isabeau. Könnt ihr den Trotz der Rasenden ertragen? Zehnter Auftritt. Die Vorigen. Ein Hauptmann kommt eilig. Hauptmann. Eilt, Feldherr, eilt, das Heer zur Schlacht zu stellen. Die Franken rücken an mit fliegenden Fahnen. Von ihren Waffen blitzt das ganze Tal. Johanna. Begeistert. Die Franken rücken an. Jetzt, stolzes England, heraus ins Feld. Jetzt gilt es, frisch zu fechten. Fastolf. Unsinnige, bezähme deine Freude. Du wirst das Ende dieses Tags nicht sehen. Johanna. Mein Volk wird siegen, und ich werde sterben. Die Tapfern brauchen meines Arms nicht mehr. Lionel. Ich spotte dieser Weichlinge. Wir haben sie vor uns her gescheucht in 20 Schlachten, eh dieses Heldenmädchen für sie stritt. Das ganze Volk veracht ich, bis auf eine, und diese haben sie verbannt. Kommt, Fastolf, wir wollen ihnen einen zweiten Tag bei Crequy und Poitiers bereiten. Ihr, Königin, bleibt in diesem Turm, bewacht die Jungfrau, bis das Treffen sich entschieden. Ich lass euch 50 Ritter zur Bedeckung. Fastolf. Was? Sollen wir dem Feind entgegengehen und diese Wütende im Rücken lassen? Johanna. Erschreckt dich ein gefesselt Weib? Lionel. Gib mir dein Wort, Johanna, dich nicht zu befreien. Johanna. Mich zu befreien ist mein einziger Wunsch. Isabeau. Legt ihr dreifache Fesseln an. Mein Leben verbürg ich, dass sie nicht entkommen soll. Sie wird mit schweren Ketten um den Leib und um die arme gefesselt. Lionel zur Johanna. Du willst es so, du zwingst uns, noch steht's bei dir. Entsage Frankreich, trage Englands Fahne, und du bist frei, und diese Wütenden, die jetzt dein Blut verlangen, dienen dir. Fastolf, dringend. Fort, fort, mein Feldherr! Johanna, spare deine Worte, die Franken rücken an, verteid'ge dich! Trompeten ertönen, Lionel eilt fort. Fastolf, ihr wisst, was ihr zu tun habt, Königin, erklärt das Glück sich gegen uns, seht ihr, dass unsere Völker fliehen. Isabeau, einen Dolch ziehend, sorget nicht, sie soll nicht leben, unsern Fall zu sehn. Fastolf zur Johanna, du weißt, was dich erwartet, jetzt erflehe Glück für die Waffen deines Volks. Er geht ab. Elfter Auftritt. Isabeau, Johanna, Soldaten. Johanna, das will ich, daran soll niemand mich verhindern. Horch, das ist der Kriegsmarsch meines Volks, wie mutig er in das Herz mir schallt und Sieg verkündend. Verderben über England, Sieg den Franken. Auf, meine Tapfern, auf! Die Jungfrau ist euch nah, sie kann nicht vor euch her wie sonst die Fahne tragen. Schwere Bande fesseln sie, doch frei aus ihrem Kerker schwingt die Seele sich auf den Flügeln eures Kriegsgesangs. Isabeau zu einem Soldaten. Steig auf die Warte dort, die nach dem Feld hinsieht, und sag uns, wie die Schlacht sich wendet. Soldat steigt hinauf. Johanna. Mut, Mut, mein Volk! Es ist der letzte Kampf. Den einen Sieg noch, und der Feind liegt nieder. Isabeau. Was siehest du? Soldat. Schon sind sie aneinander, ein Wütender auf einem Barbaross, im Tigerfell, sprengt vor mit den Gendarmen. Johanna. Das ist Graf Dunois, frisch, wackrer Streiter, der Sieg ist mit dir. Soldat. Der Burgunder greift die Brücke an. Isabeau. Dass 10 Lanzen ihm ins falsche Herz eindrängen, dem Verräter. Soldat. Lord Fastolf tut ihm mannhaft Widerstand. Sie sitzen ab, sie kämpfen Mann für Mann, des Herzogs Leute und die unsrigen. Isabeau. Siehst du den Dauphin nicht? Erkennst du nicht die königlichen Zeichen? Soldat. Alles ist in Staub vermengt, ich kann nichts unterscheiden. Johanna. Hätt er mein Auge, oder stünd ich oben, das Kleinste nicht entginge meinem Blick. Das wilde Huhn kann ich im Fluge zählen, den Falk erkenn ich in den höchsten Lüften. Soldat. Am Graben ist ein fürchterlich Gedräng, die Größten scheint's, die Ersten kämpfen dort. Isabeau. Schwebt unsere Fahne noch? Soldat. Hoch flattert sie. Johanna. Könnt ich nur durch der Mauerritze schauen, mit meinem Blick wollt ich die Schlacht regieren. Soldat. Weh mir, was seh ich, unser Feldherr ist umzingelt. Isabeau zuckt den Dolch auf Johanna. stirb unglückliche soldat schnell er ist befreit im rücken faßt der tapfere fastolf den feind er bricht in seine dichtsten scharen isabeau zieht den dolch zurück das sprach dein engel soldat sieg sieg sie entfliehen isabeau wer flieht soldat die franken die burgunder fliehn bedeckt mit flüchtigen ist das gefilde johanna gott gott so sehr wirst du mich nicht verlassen soldat ein schwer verwundeter wird dort geführt viel volk sprengt ihm zu hilf es ist ein fürst isabeau der unsern einer oder fränkischen soldat sie lösen ihm den helm graf dunois ist's johanna greift mit krampfhafter anstrengung in ihre ketten und ich bin nichts als ein gefesselt weib soldat sieh halt wer trägt den himmelblauen mantel verbrämt mit gold johanna lebhaft das ist mein herr der könig soldat sein roß wird scheu es überschlägt sich stürzt er windet schwer arbeitend sich hervor johanna begleitet diese worte mit leidenschaftlichen bewegungen die unsern nahen schon in vollem lauf sie haben ihn erreicht umringen ihn isabeau ha ha ha jetzt ist es zeit jetzt retterin errette johanna stürzt auf die knie mit gewaltsam heftiger stimme betend höre mich gott in meiner höchsten not hinauf zu dir in heißem flehenswunsch in deine himmel send ich meine seele du kannst die fäden eines spinngewebs stark machen wie die taue eines schiffs leicht ist es deiner allmacht eherne bande in dünnes spinngewebe zu verwandeln du willst und diese Ketten fallen ab, und diese Turmwand spaltet sich. Du halfst dem Simson, da er blind war und gefesselt und seiner stolzen Feinde bittern Spott erduldete. Auf dich vertrauend fasst er die Pfosten seines Kerkers mächtig an, und neigte sich und stürzte das Gebäude. Soldat. Triumph, Triumph! Isabeau. Was ist's? Soldat. Der König ist gefangen. Johanna springt auf. So sei Gott mir gnädig! Sie hat ihre Ketten mit beiden Händen kraftvoll gefasst und zerrissen. In demselben Augenblick stürzt sie sich auf den nächststehenden Soldaten, entreißt ihm sein Schwert und eilt hinaus. Alle sehen ihr mit starrem Erstaunen nach. Zwölfter Auftritt, vorige, ohne Johanna. Isabeau, nach einer langen Pause. Was war das? Träumte mir! Wo kam sie hin? Wie brach sie diese zentnerschweren Bande? Nicht glauben würd ich's einer ganzen Welt, hätt ich's nicht selbst gesehen mit meinen Augen. Soldat auf der Warte. Wie? Hat sie Flügel? Hat der Sturmwind sie hinabgeführt? Isabeau. Sprich, ist sie unten? Soldat. Mitten im Kampfe schreitet sie. ihr lauf ist schneller als mein gesicht jetzt ist sie hier jetzt dort ich sehe sie zugleich an vielen orten sie teilt die haufen alles weicht vor ihr die franken stehn sie stellen sich aufs neu weh mir was seh ich unsre völker werfen die waffen von sich unsre fahnen sinken isabeau was will sie uns den sichern sieg entreißen soldat grad auf den könig dringt sie an sie hat ihn erreicht sie reißt ihn mächtig aus dem kampf lord fastolf stürzt der feldherr ist gefangen isabeau ich will nicht weiter hören komm herab soldat flieht königin ihr werdet überfallen gewaffnet volk dringt an den turm heran er steigt herunter isabeau das schwert ziehend so fechtet memmen dreizehnter auftritt vorige la hire mit soldaten bei seinem eintritt streckt das volk der königin die waffen la hire naht ihr ehrerbietig königin unterwerft euch der allmacht eure ritter haben sich ergeben aller widerstand ist unnütz nehmt meine dienste an befehlt wohin ihr wollt begleitet sein isabeau jedweder ort gilt gleich wo ich dem dauphin nicht begegne gibt ihr Schwert ab und folgt ihm mit den Soldaten. Die Szene verwandelt sich in das Schlachtfeld. Vierzehnter Auftritt. Soldaten mit fliegenden Fahnen erfüllen den Hintergrund. Vor ihnen der König und der Herzog von Burgund. In den Armen beider Fürsten liegt Johanna, tödlich verwundet, ohne Zeichen des Lebens. Sie treten langsam vorwärts. Agnes Sorel stürzt herein. Sorel wirft sich an des Königs Brust. Ihr seid befreit! Ihr lebt! Ich hab euch wieder! König. Ich bin befreit. Ich bin's. Um diesen Preis. Zeigt auf Johanna. Sorel. Johanna! Gott! Sie stirbt! Burgund. Sie hat geendet. Seht einen Engel scheiden. Seht, wie sie daliegt, schmerzlos und ruhig, wie ein schlafend Kind. Des Himmels Friede spielt um ihre Züge. Kein Atem hebt den Busen mehr. Doch Leben ist noch zu spüren in der warmen Hand. König, sie ist dahin. Sie wird nicht mehr erwachen. Ihr Auge wird das Irdsche nicht mehr schauen. Schon schwebt sie droben, ein verklärter Geist sieht unsern Schmerz nicht mehr und unsere Reue. Sorel. Sie schlägt die Augen auf, sie lebt. Burgund, erstaunt. Kehrt sie uns aus dem Grab zurück? Zwingt sie den Tod? Sie richtet sich empor, sie steht. Johanna steht ganz aufgerichtet und schaut umher. Wo bin ich? Burgund. Bei deinem Volk, Johanna, bei den deinen. König. In deiner Freunde, deines Königs Armen. Johanna, nachdem sie ihn lange starr angesehen. Nein, ich bin keine Zauberin. Gewiss, ich bin's nicht. könig du bist heilig wie die engel doch unser auge war mit nacht bedeckt johanna sieht heiter lächelnd umher und ich bin wirklich unter meinem volk und bin nicht mehr verachtet und verstoßen man flucht mir nicht man sieht mich gütig an ja jetzt erkenn ich deutlich alles wieder das ist mein könig das sind frankreichs fahnen doch meine fahne seh ich nicht wo ist sie nicht ohne meine fahne darf ich kommen von meinem meister ward sie mir vertraut vor seinem thron muß ich sie niederlegen ich darf sie zeigen denn ich trug sie treu könig mit abgewandtem gesicht gebt ihr die fahne man reicht sie ihr sie steht ganz frei aufgerichtet die fahne in der hand der himmel ist von einem rosigten schein beleuchtet johanna seht ihr den regenbogen in der luft der himmel öffnet seine goldnen tore im chor der engel steht sie glänzend da sie hält den ew'gen sohn an ihrer brust die arme streckt sie lächelnd mir entgegen wie wird mir leichte wolken heben mich der schwere panzer wird zum flügelkleide hinauf hinauf die erde flieht zurück kurz ist der schmerz und ewig ist die freude die fahne entfällt ihr sie sinkt tot darauf nieder alle stehen lange in sprachloser rührung auf einen leisen wink des königs werden alle fahnen sanft auf sie niedergelassen daß sie ganz davon bedeckt wird Ende von Die Jungfrau von Orleans, eine romantische Tragödie von Friedrich von Schiller